bin ich aufgebracht. Blicke aus dem Fenster direkt auf die Stadt, deren Straßen sind nackt, Zigarette angemacht. Rauch ausgeblasen, Lichterketten halten wach. Prasselnder Regen auf dem Straßenasphalt, keine hasselnde Leben oder Straßengewalt. Und ich starte mit Alk. Dieser schwarz-weiße Anblick der Stadt zeigt das Antlitz der Nacht. Etwas raubt mir den Schlaf, wenn ich die Augen zumach, seh ich die schaurige Tat, denn es war traurig und hart. Und ich laufe ins Bad. Sie liegt da wie ein geschlachtetes Schaf, gepachtet im Grab. Sie lag schlafend im Stall, nichts ahnend, dass bald so eine schwarze Gestalt nur drauf wartet, sie kalt zu machen. Da gibt es nichts zu lachen. Selbst die ganze Stadt wirft auf mich einen Schatten. Wie ein Wahnsinniger tat es mir schon gut, sie zu schlachten. Und im Badezimmer klebt das ganze Blut an den Kacheln. Es war diese Stimme, die ertönte und mir sagte, dass ich diese Stadt nur rette, wenn ich töte. Und so frage ich mich, steckt in mir ein Psychopath? Ganz ohne Wahl, und so dreht sich in mir das Riesenrad der Moral. Es war diese Stimme, die ertönte und mir sagte, dass ich diese Stadt nur rette, wenn ich töte. Und so frage ich mich, steckt in mir ein Psychopath? Ganz ohne Wahl, und so dreht sich in mir das Riesenrad der Moral. Kälte im Saal. Alle Fenster vergittert und ich zitter, mich beängstigt der Stahl. An Gefängnis erinnert mich das Ganze nochmal. In Bedrängnis verschlimmert sich die Lage epochal. Feucht sind die Hände, Schweiß auf der Stirn. Trotz dieser Kälte wird mir heiß und am Zwirn. Ich merke, wie sie gafft, diese Stimme des Volks. Neben mir der Mann, der mich verteidigen soll. Diese Superlative, der Judikative, war mal Jura-Studierende und nun sitzen viele dieser Jungen unter Tiere. Alle Mann versammelt, nur drauf warten, dass der Angeklagte etwas stammelt und die Tat in Reue wandelt. Da vorn am Pult ist doch keiner, der verhandelt, denn er kennt meine Schuld. Dennoch fragt er mit Geduld, hat sie das verdient? Warum diese Tat? Und ich antworte ihm mit: Es war diese Stimme, die ertönte und mir sagte, dass ich diese Stadt nur rette, wenn ich töte. Und so frage ich mich, steckt in mir ein Psychopath? Ganz ohne Wahl, und so dreht sich in mir das Riesenrad der Moral. Es war diese Stimme, die ertönte und mir sagte, dass ich diese Stadt nur rette, wenn ich töte. Und so frage ich mich, steckt in mir ein Psychopath? Ganz ohne Wahl, und so dreht sich in mir das Riesenrad der Moral.